Hi friends. Hallo Freunde. Welcome, welcome, welcome to our live. Willkommen, willkommen zu unserem Live. We're gonna give you a minute as always. Wie immer warten wir noch eine Minute. People wanna see how pretty you are. Die Leute möchten dich gerne sehen, Daniel, wie hübsch du bist. Oh, they like you. I am very, very impressed with how you followed this. Ich bin wirklich sehr beeindruckt, wie ihr das verfolgt. 30 seconds, 300 people. 30 Sekunden und wir haben 300 Personen. Growing super fast. Ihr seid echt super schnell. We are so glad that we can help you. Wir sind so froh, dass wir euch helfen können. We are doing this because we really, really are passionate about the new covenant. Und wir tun das, weil wir wirklich Leidenschaft für den neuen Bund haben. Now, I want you to understand something. Ich möchte, dass ihr etwas versteht. It's not a thing that is so easy for me. Es ist nicht so ganz einfach für mich. I love to do it, but on the other hand, there is a lot of trouble that comes with it. Ich tue es gerne, aber auf der anderen Seite gibt es dadurch viele Probleme. Or attacking me. Denn Leute auf der ganzen Welt greifen mich an. I received a message from Europe today. Ich habe heute eine Nachricht aus Europa bekommen. A guy who, anyhow, it's very sad. Es ist sehr traurig. But let me tell you something. Ich will euch was sagen. For every message I receive, people trying to confront and attack me for what I believe about the new covenant. Für jede Nachricht, die ich bekomme, in der Leute mich angreifen wegen dem neuen Bund, erhalte ich wahrscheinlich. I probably receive 50. Erhalte ich wahrscheinlich noch 50 andere. Telling me how their lives have been powerfully transformed and changed. Worin mir erzählt wird, dass das Leben ganz stark verändert wird durch diese Nachricht. We are here in quarantine. Ich bin hier in Quarantäne. In the last 7 days we had 3 baptisms. Und in den letzten 7 Tagen hatten wir 3 Taufen. And there's a line of people wanting to get baptized. Und eine ganze Reihe von Menschen will getauft werden. It's wonderful how we can preach the gospel and people are accepting Jesus. Es ist wundervoll, wie wir das Evangelium predigen können und die Leute Jesus annehmen. And you know, I understand. Und wisst ihr, ich verstehe, that it confronts any wrong mindset. Dass dies jedes falsche Denkmuster konfrontiert. Like I said yesterday. Wie ich gestern gesagt habe. We defend tradition with all of our life. Wir verteidigen Tradition mit unserem ganzen Leben. Because they're part of our identity. Denn sie ist Teil unserer Identität. But they are not necessarily according to the new covenant. Aber die Traditionen stimmen deswegen nicht unbedingt mit dem neuen Bund überein. I don't want to say they're not necessarily according to the Bible. Ich möchte damit nicht sagen, dass sie nicht zwingend mit der Bibel übereinstimmen. Because in the Bible there are things of the old covenant too. Denn in der Bibel gibt es auch Dinge des alten Bundes. And I will never go back to live in the old covenant. I can't. Und ich werde nie zurück in ein Leben im alten Bund gehen. Das kann ich nicht. Life is so amazing. Das Leben ist so fantastisch. Let's go. We've got 800 people. Let's go. Okay, lass uns anfangen. 800 Leute. Yeah, yeah, I've got everything written down. Okay, let's go. Ja, wir fangen an. I'm just gonna recapture something. Ich möchte etwas wiederholen. And then we're gonna go. Und dann geht's weiter. First of all. Zuerst. Yes, we lost the live from yesterday. Ja, wir haben das Live von gestern verloren. And it wasn't our fault because we did something wrong. Und es war nicht unser Fehler, nicht weil wir etwas falsch gemacht haben. I was told that because of so many overload that it's a problem with Instagram. Mir wurde gesagt, dass es durch so viele Uploads zu einem Problem mit Instagram kam. We always do the right thing, we log out, we save it, we do everything right. Wir machen es immer richtig, wir speichern und machen es richtig. Yeah, we will let the commentaries go a little bit, then we stop. Wir lassen die Kommentare noch ein bisschen laufen und dann machen wir sie aus. So we always do the same thing, but Instagram has caused some problems lately. Wir haben immer dasselbe gemacht, aber Instagram hat in letzter Zeit für Probleme gesorgt. But we've recovered everything. Aber wir haben alles wiederhergestellt. Somebody saved it and sent it to us. Jemand hat es live gespeichert und uns geschickt. Go to my YouTube channel, please. Geh bitte zu meinem YouTube-Kanal. Reinhard Hartler. Reinhard Hirtle. Subscribe. Und melde dich an. Then you can receive a message every time you put a new message on there. Dann bekommst du eine Meldung, immer wenn eine neue Botschaft dort erscheint. So listen. Hör zu. Don't ask me where this series is. Frag mich nicht, wo diese Serie ist. It's on my YouTube channel. Sie ist auf meinem YouTube-Kanal. Go to YouTube, Reinhard Hirtle, subscribe, they are all there. Geh zu YouTube, Reinhard Hirtle, melde dich an und es ist alles da. Click on video and you will find this entire series, not one missing. Klicke auf ein Video und ihr findet die ganze Serie, nicht eine Folge fehlt. Yes, Daniels Instagram too. Ja, auch auf Daniels Instagram. Daniel Lucas. Daniel Lucas. And I wanna, the next thing I want to tell you is this. Und das nächste, was ich sagen will, ist folgendes. A pretty young lady. Oh, okay. I'm like, why did you say that? Okay. Eine hübsche junge Frau hat gefragt. Please follow Matthäus, another one of my spiritual sons. Bitte folgt Matthäus, einem anderen von meinen geistlichen Söhnen. Not because I want him to have more followers. Nicht weil ich möchte, dass er mehr Followers hat. But he has a wonderful, wonderful gift of teaching the truth of God in a simple way. Sondern weil er eine wunderbare Gabe hat, das Wort Gottes auf ganz einfache Weise zu erklären. Really, really simply. Wirklich, wirklich einfach. And here is his. We're gonna pin it. Und hier ist Matthäus. Daniel is trying to pin it. Daniel versucht es festzulegen. Okay, here is Matthäus. Hier ist Matthäus. And this is why I would like it. It's a suggestion. Und das ist nur eine Empfehlung. Because he's starting tomorrow. Morgen beginnt er. And he is starting to teach about tithing. Morgen beginnt er eine Lehre über den Zehnten. He's starting to teach about finances. Er fängt an, über Finanzen zu lehren. He studied the Bible very well on that subject. Er hat die Bibel sehr gut über dieses Thema studiert. And he will show you from the scripture. Und er wird euch aus der Schrift heraus zeigen, how tithing makes no sense for a Christian in the new covenant. Dass es für einen Christen im neuen Bund keinen Sinn macht, den Zehnten zu geben. He will make it to you so clear because so many of you have so many questions. Er wird euch das so klar erklären, denn so viele von euch haben viele Fragen dazu. And then one other thing. Und dann noch eine andere Sache. We are doing a special promotion. Wir machen ein bisschen Werbung. And here is why. Und der Grund ist folgender. Not for me to sell books. Please, God forbid. Nicht für mich, damit ich Bücher verkaufen kann. Auf gar keinen Fall. We give all the money away anyhow. Wir geben das ganze Geld sowieso weg. Always. Immer. But here is why. Aber der Grund ist der. Because unless you understand the new covenant, you won't be able to understand why you have to pray this way. Wenn ihr den neuen Bund nicht versteht, werdet ihr nicht verstehen, warum ihr so beten sollt. And I'm teaching you how to pray. I don't have time to teach you the new covenant. Und ich lehre euch hier, wie man betet. Ich habe jetzt keine Zeit, euch auch noch den neuen Bund zu erklären. I have two books that have transformed lives all over the world. Ich habe zwei Bücher, die Leben auf der ganzen Welt verändert haben. New Covenant and Live Without Limits. They go together. Leben aus der Fülle des neuen Bundes und Leben ohne Begrenzung. Die gehören zusammen. And because I want to help you. Und das sage ich, weil ich euch helfen möchte. I'm giving you the books instead of 70 reais for only 50. Da gebe ich euch die Bücher für 50 real anstatt für 70. Where can you find them? Wo kannst du sie bekommen? When you go onto my profile. Wenn ihr auf mein Profil geht. On top, where my name is written, who I am. Da oben, wo mein Name steht. It says Linktree. Da steht Linktree. You click Linktree. Du klickst auf Linktree. And as you click Linktree, you go exactly to my bookstore, to the site. Und wenn du da drauf klickst, dann kommst du direkt in meinen Bookstore, auf die Webseite. And there you can have this promotion for 6 days only. Und dort kannst du dieses Sonderangebot bekommen für nur 6 Tage. If you don't live in Brazil, on Amazon, my books are sold too. Wenn du nicht in Brasilien lebst, meine Bücher werden auch auf Amazon verkauft. Estados Unidos, Europe, anywhere. Überall. Go to Amazon, they are there too. Geh zu Amazon, da gibt es sie auch. Okay, I want to quickly recapture from yesterday because people got confused. Okay, ich möchte noch mal kurz zusammenfassen von gestern, denn Leute waren verwirrt. I had so many people sending to me, how do I pray for my marriage? My husband or my wife left me. Es waren so viele Leute, die mich fragten, wie sie für ihre Ehe beten sollen. Mein Mann oder meine Frau haben mich verlassen. Note down quickly, Matthäus, because I'm going to turn the comments off. Ladet schnell Matthäus Kontakt herunter, denn ich werde die Kommentare jetzt abschalten. So, yes, in America my books in English or in Portuguese on Amazon. Ja, in Amerika gibt es meine Bücher auf Englisch oder Portugiesisch auf Amazon. In Europe they're on Amazon in German. I think 8 books I've read. In Europa gibt es sie auch auf Deutsch. Ich glaube, 8 Bücher gibt es auf Deutsch. So, I think one of the questions I've had more than any other question. So, die Frage, die mir häufiger gestellt wird als jede andere Frage, ist, glaube ich, is this question. Es ist diese Frage. My partner left me. Mein Partner hat mich verlassen. He's living with another wife, woman, another man. Er lebt mit einer anderen Frau oder beziehungsweise mit einem anderen Mann. And I've been praying for 6 years intensely and he doesn't come back. Und ich bete seit 6 Jahren intensiv und er ist nicht zurückgekommen. How can I pray to make him come back? Wie kann ich beten, damit er zurückkommt? Please, people. I feel your pain. Bitte Leute, ich spüre euren Schmerz. You can't make him come back. Aber ihr könnt nichts tun, damit er zurückkommt. Prayer is not something to manipulate people. It's witchcraft. Gebet ist nichts, um Menschen zu manipulieren. Das ist Zauberei. God hates divorce. Gott hasst Scheidung. But God has given man freedom to choose. Aber Gott hat den Menschen die Freiheit zur Entscheidung gegeben. This is hard for us evangelicals to believe. Das ist schwer für uns Evangelikale zu glauben. Wisst ihr warum? Because the church doesn't give you freedom to choose. Usually the leaders control and manipulate. Weil uns die Kirche keine Entscheidungsfreiheit gibt. Normalerweise leiten sie uns kontrollierend und manipulierend. So now we believe God is the same way. Und jetzt glauben wir, dass Gott genauso ist. God is not the same way. Aber Gott ist nicht so. If God would always do what he thought would be best, wenn Gott immer das tun würde, was er als am besten ansieht, he would force everybody to be saved. Würde er jeden dazu zwingen, gerettet zu werden. He doesn't. Aber das macht er nicht. He told us to preach the gospel. Er hat uns beauftragt, das Evangelium zu predigen. And when we preach the gospel, people choose to get saved or not. Und wenn wir das Evangelium predigen, entscheiden sich Leute, ob sie gerettet werden oder nicht. Look what Jesus himself said. Schaut, was Jesus selbst sagte. And what Paul did. Und was Paulus tat. When people rejected the gospel, als die Leute das Evangelium ablehnten, Jesus did not say, keep praying intensely and fasting until the town gets saved. Da sagte Jesus nicht, betet weiter intensiv und fastet, bis die Stadt gerettet wird. Did you hear this? Hört ihr das? He said, shake the dust off your feet and move on. Er sagte, schüttelt den Staub von euren Füßen und geht weiter. Paul did that too. Paulus tat das auch. When people rejected the gospel, he didn't pray, fast, cry out to God and manipulate. Als Menschen das Evangelium ablehnten, betete oder fastete er nicht und er schrie auch nicht zu Gott, um sie zu manipulieren. He accepted the decision, shook off the dust and went to another place. Er akzeptierte die Entscheidung, schüttelte den Staub von seinen Füßen und ging an einen anderen Ort. How embarrassing. Wie peinlich. Last Sunday, wie letzten Sonntag in Brasilien, everybody was called to fast and pray for the coronavirus to stop. Alle wurden dazu aufgerufen, zu beten und zu fasten, damit der Coronavirus aufhört. This is embarrassing for me as a Christian. Das ist echt peinlich für mich als Christ. Everybody fasted and prayed. Alle fastet und betet. The greatest pastors and leaders put together a video with their own name saying, that's what we do because if my people humble themselves, da da da da da. Die größten Prediger und Pastoren machten ein Video mit ihrem Namen darunter und sie sagten, das machen wir, denn wenn sich das Volk demütigt und so weiter und so fort. Aber die Lage wurde schlimmer hier in Brasilien. Es wurde nicht besser, es wurde schlimmer. Das ist peinlich. Wisst ihr, warum das peinlich ist? Legt mir bloß keine Sachen in den Mund, die nicht stimmen, dass ich gesagt hätte, ich wäre gegen Gebet. Das ist nicht wahr. But I'm against wrong prayer, people. Aber Leute, ich bin gegen falsches Gebet. Give me an explanation why the coronavirus hasn't stopped when the whole nation was called to fasting and prayer. Gebt mir eine Erklärung, warum der Coronavirus nicht aufgehört hat, wenn die ganze Nation aufgerufen wurde zu fasten und zu beten. Wisst ihr warum? Because you have used old covenant principle to try to get God to respond. Weil Prinzipien aus dem alten Bund verwendet wurden, um zu versuchen, Gott zu einer Reaktion zu bringen. It doesn't work. Und das funktioniert nicht. Be honest. Seid ehrlich. How many years have you intensely prayed and your husband never changed his mind or your wife never changed his mind? What did that do to your heart? Wie viele Jahre hast du gebetet, dass dein Mann oder deine Frau ihre Meinung verändert? Und was hat das mit deinem Herz gemacht? What did it do to your heart? Was hat es mit deinem Herzen gemacht? It messed up your heart. Es hat dein Herz durcheinander gebracht. You are angry at God. Du bist wütend auf Gott. You are angry at yourself. Du bist wütend auf dich selbst. Angry at your partner. Du bist wütend auf deinen Partner. You don't live a life of peace and joy and tranquility. Du lebst kein Leben voller Frieden und Freude und Gelassenheit. 1 Corinthians chapter 7, verse 15. In 1. Korinther 7, Vers 15. Paul gives us an advice that's very strong but very clear. Gibt Paulus uns einen Rat, der sehr stark, aber sehr klar ist. Here's what he says. Und er sagte das. But if the he's talking about marriage. Da spricht er über die Ehe. But if the unbeliever departs, let him depart. Wenn der Ungläubige gehen will, lasst ihn ziehen. A brother or a sister is not under bondage in such a case. Ein Bruder oder eine Schwester ist nicht unter einer Bindung in so einem Fall. What has the church taught most of us? Was hat die Kirche die meisten von uns gelehrt? If your partner goes away, finds another woman, lives like an unbeliever. Wenn dein Partner weggeht, eine andere Frau findet oder einen anderen Mann und wie ein Ungläubiger lebt. What do you have to do? Was müsst ihr dann tun? Pray, pray, pray till he comes back. Bete, bete, bete, bis er zurückkommt. Paul says, let him go. Paulus sagt, lass ihn gehen. You are free. Du bist frei. Let him go. Lass ihn gehen. Why is it so hard for us to surrender? Warum ist es für uns so schwer zu kapitulieren? Why do we always have to manipulate and use prayer to manipulate? Warum müssen wir ständig manipulieren und Gebet dazu benutzen zu manipulieren? You know what I told my wife? Wisst ihr, was ich zu meiner Frau gesagt habe? Yeah. Para mi esposa, 34 years. Ja, seit 34 Jahren. Been married. Bin ich verheiratet. Long time ago. Eine lange, lange, lange Zeit. I said, ich sagte zu ihr, Liebling, should I ever come home, wenn ich jemals heimkomme and find you in the arms of another man, und dich in den Armen eines anderen Mannes finde, I'm not gonna be mad at you. Ich werde nicht sauer sein auf dich. I'm gonna forgive you. Ich werde dir vergeben and I'm gonna simply say, und ich werde einfach sagen, sweetheart, choose, would you like him or would you like me? Liebling, entscheide dich, magst du ihn oder magst du mich haben? If you choose me, you've got to send him out of the house and stay with me and I will forgive you for cheating on me. Wenn du mich willst, dann bleibe ich und du schickst ihn aus dem Haus und ich werde vergeben, dass du mich betrogen hast. But if you choose this other guy, aber wenn du diesen anderen Mann willst, I'm gonna give you some money to start this new life and I will let you go in peace. Dann werde ich dir Geld geben, um ein neues Leben zu beginnen. Ich lasse dich in Frieden ziehen. But we have to fight for our marriage. Aber wir müssen für unsere Ehe kämpfen. I don't fight when it's over. Fight before it's over. Ich kämpfe nicht, wenn es vorbei ist. Kämpf, bevor es zu Ende ist. Don't manipulate and use prayer for it. Manipulier nicht und verwende dazu nicht Gebet. Now, do I believe that marriage should never be restored? Also glaube ich, dass Ehen nie hergestellt werden können? I never said that. Das habe ich nie gesagt. I think the best thing is always when the marriage is restored. That's the ideal thing. Ich glaube, das Beste ist immer, wenn die Ehe wiederhergestellt wird. Das ist der Idealfall. What I'm saying is, if the partner makes a clear decision, he doesn't want to be with you, don't try to use prayer to manipulate him to change his mind. Was ich sage ist, wenn der Partner eine klare Entscheidung trifft, dass er nicht mehr mit dir zusammen sein will, dann versuch nicht, ihn zu Gebet zu manipulieren, seine Meinung zu ändern. Jesus respects our free will. Jesus respektiert unseren freien Willen. We need to learn to surrender. Wir müssen lernen zu kapitulieren. Why don't you pray while your marriage is still intact and pray not so much for the marriage, but pray for you to be the partner that reflects Jesus. Warum betest du nicht, solange deine Ehe noch intakt ist und betest dabei nicht so sehr für die Ehe, sondern für euch selber, damit du der Partner bist, der Jesus reflektiert? Let's continue now our teaching. Lass uns mit der Lehre weitermachen. I have to say this because so many confusion. Ich muss das sagen, weil es so viele Verwirrungen gibt. Please, some of you have to listen 10 times to all of this series. Bitte, einige von euch müssen sich diese ganze Serie vielleicht 10-mal anhören. Now you're stuck in your house, you've got time. Jetzt seid ihr zu Hause eingesperrt und da habt ihr Zeit. Much better than to listen to the news. Es ist viel besser, als die Nachrichten anzuhören. Let me tell you something else. Und dann sage ich euch noch etwas. This will never, New Covenant prayer will never work for you. Gebet im Neuen Bund wird niemals für dich funktionieren. Unless you understand it. Es sei denn, du verstehst es. So you might have to listen to 10 times to understand it. Deshalb musst du es vielleicht 10-mal anhören, um es zu verstehen. Until you believe it. Es sei denn, du glaubst es. And until you practice it. Und es sei denn, du praktizierst es. And I'm going to tell you, it's the hardest thing for you to practice. Und ich sage dir, es ist am schwierigsten, es zu praktizieren und zu üben. Weißt du warum? Because most likely for your whole Christian life you've prayed wrong. Weil wahrscheinlich dein ganzes christliches Leben lang hast du falsch gebetet. Now it's so hard for you to change this habit. Und jetzt ist es so schwer, das zu ändern. Yesterday I said that I don't like to say God bless you. Gestern habe ich gesagt, ich mag es nicht zu sagen, Gott segne dich. Listen, I never said you're not allowed to say. Hört, ich habe nie gesagt, dass ihr es nicht sagen dürft. I kindly ask you not to say it to me. Ich habe nur freundlich gebeten, es nicht zu mir zu sagen. And I clearly explained to you why. Und ich habe deutlich erklärt, warum. Let's be honest. Mal ehrlich. God bless you is such a religious floskel. Gott segne dich ist so eine religiöse Floskel. All over the world, people say this, who don't even believe in God. Überall auf der ganzen Welt sagen Menschen das, die noch nicht einmal an Gott glauben. In Brazil, everybody says it. People who are not even Christians and don't believe in God, they say God bless you. In Brasilien sagt jeder das. Auch Menschen, die nicht mal Christen sind und gar nicht an Gott glauben, sagen Gott segne dich. In America, everybody says it. In Amerika sagen alles. They don't believe God, they don't live for God, but they still say God bless you. Sie glauben nicht an Gott, sie leben nicht für Gott, aber sie sagen trotzdem Gott segne dich. It's simply become a religious floskel. Es ist einfach eine religiöse Floskel geworden. And I don't like religious floskels. Und ich mag keine religiösen Floskeln. I like reality. Ich mag die Realität. And the fact is, if you're really honest, und die Tatsache ist, wenn du wirklich ehrlich bist, most of the people, when they say God bless you, you don't even think what you say. Die meisten denken nicht mal darüber nach, wenn sie sagen, Gott segne dich. So, here is what we said yesterday. Also, gestern haben wir Folgendes gesagt. You've been asking me, so should we not ask God for anything? Ihr habt mich gefragt, Okay, sollen wir dann Gott um gar nichts mehr bitten? I'm gonna repeat it to make it clear. Ich will es nochmal wiederholen, um es deutlich zu machen. I almost said what he said about you today, but I'm not gonna tell you. Ich hätte fast gesagt, was er über euch gesagt hat, aber ich werde es nicht wiederholen. Bobo brasileiro, por favor, Brazilian people, please study. Don't be so lazy. Brasilianische Leute, bitte studiert, bitte seid nicht so faul. You know, I have a son that I adopted a few weeks ago. Wisst ihr, ich habe einen Sohn, den ich vor ein paar Wochen adoptiert habe. I'm forcing his brain. I told him when he came to my house. Ich zwinge sein Gehirn. Ich habe ihm das schon gesagt, als er in mein Haus kam. I said to him, you're super intelligent. Ich sagte zu ihm, du bist super intelligent. And I'm gonna turn into one of the most successful men. Und ich werde dich in einen der erfolgreichsten Menschen verwandeln. For the next couple of years, I'm gonna force your brain so much, it's gonna hurt. You think you're gonna explode and die. Aber in den nächsten paar Jahren werde ich dein Gehirn so sehr herausfordern, dass es weh tut und dass du das Gefühl hast, du platzt und stirbst. But then you will be an incredible, powerful, successful, intelligent man. Aber dann wirst du ein unglaublich intelligenter, mächtiger und erfolgreicher junger Mann sein. Force your brain, people. Fordert euer Gehirn heraus. Create new neurons. Produziert neue Neuronen. Listen over and over again to what I've taught you. Hört euch immer und immer wieder an, was ich euch gelehrt habe. If you think there's truth in it, then practice it. Und wenn du denkst, dass darin Wahrheit ist, dann übe es. If you don't like it because you think it's wrong, then just click yourself out of it. Wenn du es nicht magst, weil du denkst, dass es falsch ist, dann klinke dich einfach aus. But if you believe it's right, push through and practice, even though it's painful. Aber wenn du glaubst, dass es stimmt, dann kämpfe dich durch, selbst wenn es schmerzhaft ist. So here's the question. Hier ist die Frage. Do I believe that we should God ask for personal blessing? Glaube ich, dass wir Gott um persönliche Segnungen bitten sollten? No. Nein. Do I believe that we should God ask for provision? Glaube ich, dass wir Gott um Versorgung bitten sollten? No. Nein. Do I believe we should ask God to heal us? Glaube ich, dass wir Gott bitten sollten, uns zu heilen? No. Nein. I've said it probably 20 times in this life or more. Ich habe es in diesen Lives bestimmt schon 20 Mal oder noch öfter gesagt. Unless you understand, wenn du nicht verstehst, that the new covenant, dass der neue Bund, which is how God relates to us, der bestimmt, wie Gott mit uns in Beziehung steht. People think that the New Testament and the New Covenant is the same thing. Viele Leute denken, dass der Neue Bund und das Neue Testament dasselbe sind. The New Testament is a compilation of books. Nein, das Neue Testament ist eine Sammlung von Büchern. That's the New Testament. Das ist das Neue Testament. The New Covenant is a covenant that God made with us, how he relates to us. Der Neue Bund ist ein Bund, den Gott gemacht hat und der bestimmt, wie Gott mit uns umgeht. That covenant did not start until after the finished work of the cross. Dieser Bund begann erst nach dem vollbrachten Werk am Kreuz. God did not relate to people according to the new covenant while Jesus walked on earth and taught. Gott stand nicht mit Menschen nach dem neuen Bund in Beziehung, während Jesus noch auf der Erde wandelte und lehrte. Shock you. Das wird euch schockieren. The majority of everything that Jesus said does not apply to you, nor does it apply to me. Der Großteil von dem, was Jesus sagte, trifft nicht auf dich oder mich zu. Please. Bitte. Yes, there are keys in that to find. Ja, dort gibt es Schlüssel zu entdecken. Yes, he wanted us to understand and learn new things. Ja, er wollte, dass wir neue Dinge verstehen und lernen. Yes, he came to show us grace and the Father. Ja, er kam, um uns Gnade und den Vater zu zeigen. But yet most of the things he said are not for you, nor are they for me. Und dennoch sind die meisten Dinge, die er sagte, weder für mich noch für dich. Look. Schau. A very wonderful friend of mine from Europe sent me this message today. Eine wirklich wunderbare Freundin aus Europa hat mir diese Nachricht heute geschickt. About Jesus, what he said. Darüber, was Jesus gesagt hat. About the kingdom, über das Reich Gottes. Taking it by force, dass wir es mit Gewalt einnehmen. And the smallest in the kingdom is greater than John the Baptist. Und dass der Kleinste im Reich Gottes größer ist als Johannes der Täufer. When I was young, als ich jung war, a couple of years ago, vor ein paar Jahren, long time ago. Vor langer, langer Zeit. About 40 years ago. Etwa vor 40 Jahren. I preached this. Da habe ich so gepredigt. The kingdom of God suffers violence. Dem Reich Gottes wird Gewalt angetan. And the violence, they press it, they take it before. Und die Gewalttätigen nehmen es mit Gewalt ein. I preached this. Das habe ich gepredigt. I challenged and inspired young people. Ich habe junge Leute darauf ausgerichtet und inspiriert, forcefully press into the kingdom of heaven. Um mit Gewalt ins Reich Gottes einzudringen. Let's fast and pray. Lasst uns fasten und beten. All night on our knees. Die ganze Nacht auf unseren Knien. forcefully enter the kingdom. Wir treten mit Gewalt ins Reich Gottes ein. Jesus never said that to you. This doesn't apply to you. Jesus hat das niemals zu dir gesagt. Das trifft nicht auf dich zu. But Reinhard. Aber Reinhard. Calm yourself down, people. Beruhigt euch, Leute. Listen. Hört zu. What's the new covenant? Was ist der neue Bund? Colossians says this. Kolosser sagt dies. Listen. Hört zu. Colossians says this. In Kolosser steht. He has translated us from the kingdom of darkness into the kingdom of his glorious son. Er hat uns der Macht der Finsternis entrissen und aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Oh, my heart, I have goosebumps all over. Oh, mein Herz, ich habe überall Gänsehaut. My heart is exploding. Mein Herz explodiert. You don't have to press into anything. Ihr müsst in gar nichts hineindringen. He grabbed you. Er hat dich gepackt. Listen. Hör zu. If you are a Christian, wenn du Christ bist, you accept Jesus by faith. Wenn du Jesus im Glauben angenommen hast, hat er dich gepackt. He took you out of the kingdom of darkness. Er hat dich aus dem Reich der Finsternis genommen. And bam, he put you into this kingdom. Und zack, hat er dich in das Reich Gottes gestellt. You didn't have to force nothing. Du hast gar nichts mit Gewalt getan. Jesus. Did it on the cross. Jesus hat es am Kreuz getan. Can you see what I'm telling you? Seht ihr, was ich euch sage? If you don't understand the new covenant, you will understand everything Jesus taught you wrong, including how he talked about prayer. Wenn ihr nicht den neuen Bund versteht, werdet ihr alles, was Jesus euch gelehrt hat, falsch verstehen. Auch das, was er zum Gebet gesagt hat. So, you've got to engrave this into your mind and heart. Also, das müsst ihr in euer Denken und in euer Herz eingravieren. If God has blessed me with every spiritual blessing in Christ Jesus, Ephesians 1 verse 3. Wenn Gott mich mit allen geistlichen Segnungen in Christus Jesus gesegnet hat, gemäß Epheser 1 Vers 3. That means I can't ask for any blessings anymore. Dann bedeutet das, dass ich nicht mehr für irgendwelche Segnungen bitten kann. You can ask. Ja, ihr könnt bitten. But I will not stop teaching it. It's a sign of unbelief. Aber ich werde nicht aufhören, euch das zu lehren. Es ist ein Zeichen von Unglauben. You know, people who say that they believe in the new covenant. But there are still more blessings. Leute sagen, dass sie an den neuen Bund glauben und trotzdem behaupten, dass es noch mehr Segnungen gibt. Somebody sent me a message today saying this. Jemand hat mir heute eine Nachricht geschickt. I'm using the exact same words. Und ich benutze genau dieselben Worte. This teaching is nonsense. Diese Lehre ist Schwachsinn. And then he said this. Und dann sagte er dies. The spiritual blessings are in the heavenly places. Die geistlichen Segnungen sind an den himmlischen Orten. But we want to bring them down to us, so there's always more. Aber wir wollen sie zu uns herunterbringen und deshalb gibt es immer noch mehr. Something he said like this. Und er sagte etwas Ähnliches wie. Do you know what I responded? Wisst ihr, wie ich geantwortet habe? That itself is a very proof that this guy doesn't understand the new covenant. He doesn't understand it. Diese Aussage ist in sich der Beweis dafür, dass er den neuen Bund nicht verstanden hat. Er versteht ihn nicht. If he would understand the new covenant. Und wenn du den neuen Bund nicht verstehst, do you know what he would understand? Wisst ihr, was ihr dann verstehen würdet? Yes, every spiritual blessing that we are blessed with is in the heavenly places. Ja, jeder geistliche Segen, mit dem wir gesegnet sind, ist an himmlischen Orten. And where are we? Und wo sind wir? Where are we? Wo sind wir? The same epistle. In demselben Brief. Ephesians 2 verse 6. Epheser 2 Vers 6. We are seated in heavenly places with Christ Jesus. Wir sind versetzt an himmlische Orte mit Christus Jesus. So I am exactly where all the blessings are that belong to. Ich bin also genau da, wo all die Segnungen sind, die mir gehören. See, this guy lives on earth believing in Jesus and the cross. Seht ihr, der Kerl, der auf der Erde ist, er glaubt an das Kreuz, an Jesus. But he doesn't understand the new covenant. Aber er versteht den neuen Bund nicht. Because if he would understand it, he would say, why, the spiritual blessings in heavenly places, so am I, so we are the same place. Denn wenn er ihn verstehen würde, würde er sagen, oh, die geistlichen Segnungen sind an den himmlischen Orten und da bin ich auch, also sind wir am gleichen Ort. Look at the scripture. Schaut euch diese Bibelstelle an. I know it's messing with your mind. That's healthy. Ich weiß, das bringt dein Denken durcheinander, aber das ist gesund. Very good. Sehr gesund. Do you know, I don't understand why some people are so afraid to be confronted in what they believe. Ich verstehe nicht, dass Menschen so viel Angst davor haben, dass die Dinge, an die sie glauben, konfrontiert werden. I love it. Ich liebe das. I love to listen to pastors who preach stuff that I think is awful. Ich liebe es, Pastoren zuzuhören, die Dinge predigen, die meiner Meinung nach schrecklich sind. Wisst ihr warum? Because it challenges me. Weil es mich herausfordert. I love to be challenged. Ich liebe es, herausgefordert zu werden. I love to go on my knees and search the scriptures and pray and seek things out. I love that. Ich liebe es, auf die Knie zu gehen und die Schrift zu studieren und die Dinge in der Tiefe zu erforschen. I think the worst thing that any Christian can do. Ich denke, das Schlimmste, was ein Christ tun kann, is listen to any preacher, any pastor, no matter how great he is. Ist irgendeinem Pastor oder Prediger zuzuhören, egal wie großartig der ist. And just go home and believe whatever they heard. Und einfach nach Hause zu gehen und zu glauben, was immer sie gehört haben. That's the worst thing you can do. Das ist das Schlimmste, was du tun kannst. If you do that with what I teach you, you are very immature. Wenn du das tust mit der Lehre, die ich lehre, dann bist du sehr unreif. You know why? Weißt du warum? Because here is what the Bible teaches. Denn die Bibel lehrt uns Folgendes. The Christians in Berea, they were more noble than the others. Die Christen in Berea waren edler als die anderen. Listen, why? Wisst ihr warum? They went home. Sie gingen nach Hause. Searched out the scripture. Durchforschten die Schrift. What did they search out? Nach was suchten sie? If what Paul preached was right. Ob das, was Paulus gepredigt hatte, richtig war. Paul was a much greater teacher than I ever will be. Paulus war ein viel größerer Lehrer, als ich jemals sein werde. That man with that authority. Dieser Mann mit dieser Autorität. When the people said, oh, we're not just going to listen to you, Paul, and believe what you said. We're going to check it out for ourselves. Und die Leute sagten, ah, wir werden dir nicht nur zuhören, Paulus, was du da lehrst, wir werden es selbst überprüfen. He didn't say, how can you question my authority? Da sagte er nicht, wie könnt ihr einfach meine Autorität in Frage stellen? Every pastor is super, super, super insecure and should not be in the ministry. Und jeder Pastor, der das tut, ist super, super unsicher und sollte nicht im Dienst sein. Das stimmt. Do you know what Paul said? Wisst ihr, was Paulus sagte? He said, "Wow, guys, you're better than the others because you're actually checking out to see if what I'm preaching is really true." Gut, Leute, ihr seid besser als die anderen, denn ihr überprüft tatsächlich, ob das, was ich predige, wirklich stimmt. So I hope you take what I teach you here. Deshalb hoffe ich, dass ihr das, was ich hier lehre, listen to it over and over again. Ihr nehmt es und hört es euch immer wieder an. Get down on your knees. Dass ihr auf eure Knie geht. Talk to the Holy Spirit. Mit dem Heiligen Geist sprecht. And let him show you if what I teach is right or wrong. Damit er euch zeigt, ob das, was ich lehre, stimmt oder nicht. Look at the scripture. Schaut euch diese Bibelstelle an. 2. Peter, chapter 1, verse 3. 2. Petrus 1, Vers 3. No. Look at it. He's already freaking out. Schaut, er flippt schon aus. And he's heard me preaching probably 50 times. Und er hat mich darüber wahrscheinlich schon 50 Mal predigen hören. And he's still freaking out. Und er flippt immer noch aus. Listen. Hör zu. Here is the deal. Hier ist das Ding. I baptized these 12 people yesterday. Ich habe gestern diese 12 Leute getauft. And we were talking about all these things that's happening today in the church. Und wir sprachen über all die Dinge, die heute in der Kirche passieren. One criticizing the other, one fighting against the other, one attacking the other. Einer kritisiert den anderen, einer bekämpft den anderen, einer greift den anderen an. You know, a guy started this discussion actually. Und wisst ihr, eigentlich begann ein Mann diese Diskussion. Because people were criticizing me that I baptized without a T-shirt. Denn Leute kritisierten mich, weil ich ohne T-Shirt getauft habe. Without a T-shirt. Schau, ohne T-Shirt. I'm a pretty body. No problem. Ich habe einen hübschen Körper. Kein Problem. I'm almost 60 years. Look, I'm not fat and blumpy. What's the problem? Ich bin fast 60 Jahre alt. Schaut, ich bin nicht fett oder schlabbrig. Was ist das Problem? So I baptized without a T-shirt. Also tauf dich ohne T-Shirt. You know why? Wisst ihr warum? Because I don't like a wet T-shirt on my body. It's full. I don't like it. Weil ich kein nasses T-Shirt an meinem Körper mag. Das mag ich nicht. That's the only reason. Und das ist der einzige Grund. People begin to criticize. Und die Leute fingen an, das zu kritisieren. And then this guy began to talk to me about it. Und dann fing dieser Mann an, darüber zu sprechen. And he said, I bet the people who criticize you never baptized anybody. Er sagte, ich wette, die Leute, die dich kritisieren, haben noch nie irgendjemanden getauft. I said, you know, it's really interesting. Ich sagte, weißt du, das ist wirklich interessant. The people who criticize for what I teach about not asking in prayer, taking by faith, living in the new covenant. Die Leute, die mich kritisieren wegen dem, was ich lehre, dass man im Gebet nicht bitten soll, es im Glauben nehmen soll, im neuen Bund leben soll. Most of those people who criticize it. Die meisten, die das kritisieren, have not even 10% of what I've seen. Die haben noch nicht mal 10% von dem, was ich erlebt habe. In 4 years. In 4 Jahren. Now 4.5 years. 5 years almost. Es sind jetzt 4.5 Jahre, fast 5 Jahre. Never ask a person for a penny. Da habe ich nie eine Person um einen Cent gebeten. Never prayed for God to provide one penny. Ich habe nie gebetet, dass Gott auch nur einen Cent für mich besorgt. And now already 5 million reais have passed through our hands. Und jetzt sind schon 5 Millionen real durch unsere Hände gelaufen. $1 million. 1 Million Dollar. In order to save the poor children here in Brazil. Um die armen Kinder hier in Brasilien zu retten. So you go ahead and criticize me and say, we've got to ask, we've got to ask, we've got to pray, we've got to say, be blessed, stop blessing. Also mach ruhig weiter und kritisiere mich. Wir werden bitten, wir werden beten, wir werden weiter sagen, sei gesegnet. Keep going. Mach weiter. How many people did you lead to Jesus the last few months? Wie viele Leute hast du zu Jesus geführt in den letzten Monaten? How many millions have you seen provided by God supernatural to build the kingdom? Wie viele Millionen hast du übernatürlich erhalten, um das Reich Gottes aufzubauen? How many miracles have you seen? Wie viele Wunder hast du gesehen? I can bring you more than 1,000 people, broken bones instantly healed, body parts that didn't exist existed. You put it here. Ears open, eyes open, everything. Ich kann dir mehr als 1,000 Personen bringen, gebrochene Knochen, die sofort geheilt wurden, Körperteile, die nicht existierten, tauchten auf, geöffnete Ohren, geöffnete Augen, all das. Let me tell you something. Lasst mich euch etwas sagen. What I teach works. Was ich lehre, funktioniert. Ask him. Frag Daniel. I don't teach things that are a revelation out of the Bible only. Ich lehre keine Dinge, die nur eine Offenbarung aus der Bibel sind. Yeah. I don't teach stuff that I don't live and I've actually proved that they work. Ich lehre keine Dinge, die ich nicht lebe und von denen ich nicht tatsächlich bewiesen habe, dass sie funktionieren. But let me tell you something. Aber lasst mich euch noch was anderes sagen. I understand these people. Ich verstehe diese Leute. Because I used to believe the truth. Weil ich auch einmal an dem Punkt war. I did. Wirklich. I understand these people. Ich verstehe diese Leute. Because approximately 1,700 years. Denn seit etwa 1,700 Jahren. Almost the entire church in the whole world. Lebt fast die ganze Kirche auf der ganzen Welt. Has lived in a mixture of the old and the new covenant. In einer Mischung aus dem alten und neuen Bund. I understand. Ich verstehe das. So now this weird little young Austrian guy comes along. Und nun kommt dieser seltsame kleine junge Österreicher daher. And he tells us something. Und er sagt uns Sachen. And he makes us feel like what we believe is wrong. Und er gibt uns das Gefühl, dass alles, was wir geglaubt haben, falsch ist. Don't be so insecure. Get over it, please. Seid nicht so unsicher. Überwinde das, bitte. I used to believe too it is wrong. Ich habe diese falschen Dinge auch geglaubt. Do you know how I really, really began to intensely study all this? Wisst ihr, wie ich tatsächlich angefangen habe, das intensiv zu studieren? It's my son's fault. Es ist die Schuld von meinem Sohn. My son Reini in Poland. Mein Sohn Reini in Polen. He challenged me. Er hat mich herausgefordert. He confronted me. Er hat mich konfrontiert. And when he confronted me, und als er mich konfrontierte, I thought to myself, da dachte ich bei mir, I better study this like never before in my life. Ich studiere das lieber wie nie zuvor in meinem Leben. And I believed in the new covenant. Und ich glaubte an den neuen Bund. But not to the full and radical extent to the way the new covenant actually is. Aber nicht in dem vollen und radikalen Ausmaß, wie der neue Bund tatsächlich ist. I've started to preach grace 40 years ago. Ich habe vor 40 Jahren angefangen, Gnade zu predigen. In 1980. 1980. So I've preached grace for 40 years. Ich habe also über Gnade seit 40 Jahren gepredigt. But fully understand the new covenant. I'm still not sure if I fully understand it. Aber voll habe ich den neuen Bund noch nicht verstanden. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihn jetzt ganz verstehe. But the way I understand it right now. Aber die Art und Weise, wie ich ihn jetzt verstehe. It came because my own son challenged me. Entstand, weil mein eigener Sohn mich herausforderte. So I understand if you have difficulties with it. Deshalb verstehe ich, wenn ihr Probleme damit habt. But I want to ask you to have an open mind because it's so powerful. It will bring you rest and the joy. Aber ich möchte euch bitten um eine offene Haltung, denn es ist so kraftvoll. Es wird euch Ruhe und Freude und einen Frieden in eurem Leben bringen. Look at the scripture. Schaut euch diese Bibelstelle an. 2. Petrus 1, Vers 3. As his divine power, da seine göttliche Kraft has given us all things, uns alles geschenkt hat, that pertain to life and godliness, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, through the knowledge of him, durch die Erkenntnis dessen, who called us by glory and virtue, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. So let's take the scripture. Schauen wir uns das an. The first question we have to settle in our mind, die erste Frage, die wir in unserem Verstand klären müssen, do you believe that this scripture is true? Glaubst du, dass diese Bibelstelle wahr ist? You have to settle it for yourself. I can't. Du musst das für dich selber klarstellen. Ich kann dir damit nicht helfen. I believe it's true. Ich glaube, dass es wahr ist. So, if this is really true, also, wenn das wirklich wahr ist, let's look at it. Denk mal drüber nach. As his divine power. Da seine göttliche Kraft. How strong is his divine power? Wie stark ist seine göttliche Kraft? Think about that one. Denk drüber nach. If you believe that God is omnipotent, wenn du glaubst, dass Gott allmächtig ist, his power is pretty strong. Dann ist seine Kraft ziemlich stark. Do you know, Most Christians not only don't believe that God is omnipotent. Wisst ihr, die meisten Christen glauben nicht nur nicht, dass Gott allmächtig ist. No, they would challenge me on that. Natürlich würden sie mich deswegen herausfordern. That's right. Und das ist okay. You know, you don't believe what you say you believe. You believe for how you react in the crisis. Aber du glaubst nicht das, was du sagst, sondern du glaubst so, wie du in einer Krise reagierst. I really don't tell me if you say, Reinhard, I believe in this, I believe in that. That doesn't impress me. Es ist mir egal, wenn du sagst, Reinhard, ich glaube an dies, ich glaube an das. Das beeindruckt mich nicht. How you act in the crisis proves your faith, not what you say, what you believe proves it. Sondern wie du in einer Krise reagierst, das beweist deinen Glauben. Nicht das, was du sagst, dass du glaubst. So many people. So viele Leute. Still believe that the devil has as much power as God. Some believe he has even more power. Sie glauben immer noch, dass der Teufel genauso viel Macht hat wie Gott. Einige glauben sogar, er sei vollmächtiger. I heard a pastor say, ich hörte einen Pastor sagen, that the coronavirus is sent by the devil, dass der Coronavirus vom Teufel geschickt wurde, to destroy the church, um die Gemeinde zu zerstören. Now we can't meet together, wir können uns jetzt nicht mehr treffen, and this is attacking the finances of the church, und es ist ein Angriff auf die Finanzen der Kirche. And now the church has no money. Und jetzt hat die Kirche kein Geld mehr. Listen. Hör zu. How can you believe that devil has more power than God? And Jesus said, I'm building my church and the gates of hell can't destroy it. Wie könnt ihr glauben, dass der Teufel mehr Macht hat als Gott, wenn Jesus gesagt hat, ich baue meine Gemeinde und die Pforten der Hölle können sie nicht zerstören? How? Wie geht das? Besides that, the church is not suffering financially right now. Abgesehen davon, die Kirche leidet im Moment gar nicht finanziell. An institution that put a sign outside of the building is suffering financially. Eine Institution, die ein Schild am Gebäude draußen aufhängt, die leidet finanziell. Last night, gestern Abend, 32 people were in my house. Waren 32 Leute in meinem Haus. Everybody hugging each other. Alle haben sich umarmt, kissing each other, sich geküsst. Baptizing 12 of them. Wir haben 12 von ihnen getauft. And then we had a pizza party. Und dann hatten wir eine Pizza-Party. I felt like in the Acts of the Apostle. Ich fühlte mich wie in der Apostelgeschichte. The house was full. Das Haus war voll. Life of Jesus was flowing. Das Leben Jesu floss. People were crying and weeping because the Holy Spirit touched them so powerfully. Leute weinten und schluchzten, weil der Heilige Geist sich so stark berührt hat. Listen, there was more manifest presence yesterday in my swimming pool than there was in most meetings inside of a church building that I've ever been to. Hört, es gab mehr manifeste Gegenwart Gottes in meinem Swimmingpool gestern als in den meisten Versammlungen in einem Kirchengebäude, in dem ich jemals gewesen bin. Would you agree with me? Würdest du zustimmen? Sorry. Ja, das stimmt. So look at this. Sorry. His divine power. Schau, seine göttliche Kraft. Incredible power. Unvorstellbare Kraft. Not will give you. Wird euch nicht gegeben. Not will give you. Wird euch nicht gegeben. Has given you. Er hat sie euch gegeben. How much? Wie viel? Everything. Alles. Hang on. Halt mal. Has given me everything for what? Hat mir alles gegeben wofür? For life. Für das Leben. And godliness. Und für Gottesfurcht. Now godliness means to live a life that's right and holy before God. Also Gottesfurcht bedeutet ein Leben zu führen, das vor Gott recht und heilig ist. Life. Leben. There are different words for life in the original Greek. Es gibt verschiedene Worte für Leben im griechischen Urtext. This word here, life, it is the Greek word zoe. Dieses Wort Leben hier ist das griechische Wort zoe. Here's what it means. Es bedeutet, when the economy suffers, you also suffer. Wenn die Wirtschaft leidet, dann leidest du auch. When there is a virus released, you also get the virus. Wenn ein Virus herumschwirrt, dann bekommst du auch den Virus. When everybody is depressed, you also feel depressed. Wenn alle depressiv sind, dann fühlst du dich auch depressiv. When you go through the fire will burn. Wenn du durch das Feuer gehst, wird dich das Feuer verbrennen. When you go through the desert, it's going to be very dark and you're hungry and thirsty. Wenn du durch die Wüste gehst, wird es sehr dunkel sein und du wirst hungrig und durstig sein. Stop building your theology on the old covenant. Please. Hört auf, eure Theologie auf dem alten Bund aufzubauen, bitte. Stop saying God sent me into the wilderness. Hör auf zu sagen, Gott schickte mich in die Wüste. God doesn't send his children in the new covenant in the wilderness. Gott sendet seine Kinder im neuen Bund nicht in die Wüste. Our own silly choices and many times our unbelief sends us to the wilderness. Don't blame God for that. Unsere eigenen dummen Entscheidungen und sehr oft unser Unglaube schicken uns in die Wüste. Mache Gott dafür nicht verantwortlich. Don't do that. Mach das nicht. This word life does not mean that. Dieses Wort Leben bedeutet das nicht. It doesn't mean you struggle when the economy is bad. Es bedeutet nicht, dass du Probleme hast, wenn die Wirtschaft schlecht ist. I sat with one of the greatest leaders, Christian leaders of the United States. Ich saß mit einem der größten christlichen Leiter der Vereinigten Staaten zusammen. I sat with him. Ich saß mit ihm zusammen. Smoking a cigar and drinking liquor. Wir rauchten eine Zigarre und tranken Schnaps. Few years ago. Vor ein paar Jahren. Because he liked to smoke cigars and he liked to drink liquor, so I smoked a cigar with him and drank liquor with him. Denn er mochte Zigarren und Schnaps und deshalb rauchte ich mit ihm eine Zigarre und trank mit ihm Schnaps. So we discussed tithing. Und wir sprachen über den Zehnten. And he said to me. Und er sagte zu mir. Reinhard, everybody who is against tithing because they don't want to be generous. Er sagte zu mir, Reinhard, alle die gegen den Zehnten sind, sind deswegen dagegen, weil sie nicht großzügig sein wollen. Everybody's watching this live. Alle, die dieses Live anschauen, tell me how, what a percentage of all your income you give away per year. Sagt mir, wie viel Prozent von eurem gesamten Einkommen gebt ihr im Jahr weg? My wife and me, if we go, meine Frau und ich, before Jesus dies, before our life here on earth is over or Jesus comes back, wir wollen, wenn unser Leben auf dieser Welt vorbei ist oder wenn Jesus zurückkommt, every year, jedes Jahr, we give away 99% of everything we receive and live with 1%. Haben wir vor, 99% von dem, was wir bekommen, wegzugeben und von nur 1% zu leben. The other year we gave away 86%. Im letzten Jahr gaben wir 86% weg. So don't you tell me that I who preach against tithing do it because I don't like generosity. Also sagt mir nicht, dass ich gegen den Zehnten predige und ihn nicht gebe, weil ich Großzügigkeit nicht mag. Don't do that until you know the fact. Tut das nicht, wenn ihr die Fakten nicht kennt. So I sat with this leader. Also ich saß mit diesem Leiter zusammen und er sagte, he said, I've never ever met a Christian, ich habe noch nie einen Christen getroffen, who has been a faithful tither, der treu den Zehnten gegeben hat and who was not blessed. Und nicht gesegnet war. No, sorry, he didn't say that. Ah nein, das war nicht korrekt. He said this. Er sagte Folgendes. He said, I've never met a Christian who is in financial trouble, ich habe noch nie einen Christen getroffen, der in finanziellen Schwierigkeiten ist and who was a faithful tither. Und der auch treu den Zehnten gab. I said to him, und ich sagte zu ihm, what about her? Was ist mit ihr? She's one of the leaders in our church. Sie ist eine Leiterin in unserer Gemeinde. Her finances are a mess. Ihre Finanzen sind ein Desaster. She's about to lose the house. Sie steht kurz davor, ihr Haus zu verlieren. I said, have you been faithfully paying your tithe the last 20 years? Ich sagte zu ihr, warst du treu und hast in den letzten 20 Jahren den Zehnten gezahlt? Yes. Ja. I said, you're about to lose everything. Aber du stehst kurz davor, alles zu verlieren. I went through the row, one by one. Da war eine ganze Gruppe von Leuten und ich ging durch die Reihe und fragte einen nach dem anderen. Almost everyone was in financial mess, but they were all faithful tithers. Fast alle waren in finanziellen Schwierigkeiten, aber sie hatten alle treu den Zehnten gegeben. So I said to this man of God. Also sagte ich zu diesem Mann Gottes. I said, so what do you say to this? Und was sagst du nun zu dem hier? I said, if the Bible would be true, what you always quote in Malachi 3. Ich sagte, wenn die Bibel wahr wäre, so wie du das immer aus Malachi 3 zitierst. It says this. Da steht Folgendes. Test me, says the Lord. Prüfe mich, sagt der Herr. And see if I will not open the windows of heaven. Und schau, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne. And I will pour down such a blessing. Und so viel Segen herabschütte. That you cannot contain it. Dass du ihn nicht mehr halten kannst. So here is what the scripture says. Die Schriftstelle sagt also. If you faithfully tithe, you have so much money that no bank account can hold it. Wenn du treu den Zehnten gibst, dann hast du so viel Geld, dass kein Bankkonto es aufnehmen kann. People, Leute, test me and see if I will not open the windows of heaven. Prüft mich und seht, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne. In the new covenant, the windows of heaven are open. They're never going to close again. Im neuen Bund sind die Fenster zum Himmel offen. Sie werden nie wieder geschlossen werden. Hello. Hallo. And then this man of God turned to me and said. Und dann wandte sich dieser Mann Gottes zu mir um und sagte. After I proved from his own leadership team that tithing doesn't work. Nachdem ich aus seinem eigenen Leiterteam heraus bewiesen hatte, dass der Zehnte nicht funktioniert. He said to me. Er sagte. Well, Reinhard, this is because at this moment the economy in America is going through a recession. Ja, Reinhard, der Grund dafür ist, dass die Wirtschaft in Amerika im Moment in einer Rezession ist. I said. How come? Ich sagte, und wie kommt das? How come God didn't write into the Bible? Wie kommt es, dass Gott das nicht in die Bibel geschrieben hat? Bring your tithes faithfully to the storehouse. Bringt euren Zehnten treu in die Vorratskammern. And test me and see, und prüft mich und seht, if, as long as the economy is really good, ob ich, solange die Wirtschaft wirklich gut ist, I will bless you and open the windows of heaven. Euch segne und die Fenster des Himmels geöffnet sind. There's nothing written in there about the economy of heaven, I said. Da steht nirgends etwas über die Wirtschaftslage im Himmel, sagte ich. He said, we're not going to talk about this subject anymore. Er sagte, nein, ich rede nicht mehr mit dir über dieses Thema. Listen, people. Hört zu, Leute. The word here, life, das Wort hier, Leben, it means life in abundance. Bedeutet Leben im Überfluss. You study this. It's the Greek word Zoe. Studiert das. Es ist ein griechisches Wort Zoe. It means life of the same quality of the one who gave it to you. Und es bedeutet ein Leben derselben Qualität wie das, der es dir gegeben hat. Jesus said. Jesus sagte. The thief comes only to steal, kill and to destroy. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu zerstören. I have come to give you life and life abundantly. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Every preacher that I know preached that the thief is the devil, but it's not true. Jeder Prediger, den ich kenne, predigt, dass der Dieb der Teufel ist, aber das ist nicht wahr. In John 10, the devil is never mentioned. There's not even a hint about the devil. In Johannes 10 wird nirgends der Teufel erwähnt und es gibt nicht mal einen Hinweis auf den Teufel. In the context, he talks about thieves in the plural. Im Kontext spricht die Stelle über Diebe im Plural. So who is the thief? Wer ist also der Dieb? If I offend you, I'm sorry, it offended you. I'm not sorry for what I said. I'm not apologizing for... Wenn ich dich beleidige, dann tut es mir leid, dass ich dich beleidigt habe. Aber ich entschuldige mich nicht für das, was ich gesagt habe. Who is the thieves? Who are the thieves? Wer sind die Diebe? Everybody who preaches something that is different to the pure finished work of the cross. Das sind alle, die etwas predigen, das sich unterscheidet vom puren vollbrachten Werk am Kreuz. If you look at the context, it's very clear. Schaut ihr euch den Kontext an, da ist es sehr deutlich. The religious teachers are the thieves. Die religiösen Lehrer sind die Diebe. My heart breaks and I've cried so much the last 10 days. Mein Herz ist gebrochen und ich habe so viel geweint in den letzten 10 Tagen. No, I cried. Wisst ihr, warum ich geweint habe? I cried for wonderful Christians who've been robbed, killed and destroyed by pastors, by leaders, by preachers, by apostles. Ich weinte über wunderbare Christen, die beraubt, getötet und zerstört wurden von Pastoren, von Leitern, von Predigern und von Aposteln. You know why? Wisst ihr warum? Because they have robbed, they've stolen and they've destroyed their life. Weil sie ihre Leben beraubt, bestohlen und zerstört haben. Here the scripture tells us in 2 Peter 1 verse 3. Die Stelle in 1. Petrus 1 Vers 3 sagt uns ganz deutlich. Clearly. Deutlich. His divine power not will give us everything, but has given us. Seine göttliche Kraft wird uns nicht alles geben, sondern sie hat uns alles gegeben. Everything that we need to live the same quality of life that Jesus lived. Alles, was wir brauchen, um dasselbe erfüllte Leben zu führen, das Jesus geführt hat. And of godliness. Und ein Leben in Gottesfurcht. So here is a huge problem that the church has today. Und hier ist das große Problem, das die Gemeinde heute hat. We keep trying to use prayer to convince God to give us things that He has given us. Wir versuchen immer wieder Gott davon zu überzeugen, dass er uns Dinge gibt, die er uns bereits gegeben hat. I had so many messages of people that told me this. Ich habe so viele Nachrichten von Leuten, die mir Folgendes sagten. Reinhard, I've been praying for 3 years for prosperity and the longer I pray, the poorer I become. Reinhard, ich bete seit 3 Jahren um Wohlstand und je länger ich bete, desto ärmer werde ich. Well, maybe it's time to ask yourself this question. Vielleicht ist es an der Zeit, dir diese Frage zu stellen. That maybe you're not praying the right way. Vielleicht betest du nicht auf die richtige Art und Weise. If God has, wenn Gott euch alles gegeben hat, given you everything, nicht wird, that you need for the same quality of life that Jesus lived, das ihr braucht, um ein Leben mit derselben Qualität zu führen, wie Jesus es geführt hat, then why do you pray asking for him to give it to you? Warum betet und bittet ihr dann, dass er es euch gibt? Don't you understand? Versteht ihr nicht? It is a sign that you do not believe in the finished work of the cross. Es ist ein Zeichen, dass ihr nicht an das vollbrachte Werk am Kreuz glaubt. If you would believe that this scripture is true, and there are many others. Wenn du nicht glauben würdest, dass diese Bibelstelle wahr ist, und da gibt es noch viele andere. If you would simply believe that this only one verse is true. Wenn du einfach nur glauben würdest, dass diese eine Stelle wahr ist. You would never ask God to give you anything that you need for an abundant life of the same quality of Jesus. Dann würdest du Gott niemals um irgendetwas bitten, das du für ein Leben im Überfluss brauchst, das dieselbe Qualität hat wie das von Jesus. Let me ask a question. Ich will eine Frage. Did Jesus ever go hungry apart from the one time when he chose to fast for 40 days in the wilderness? War Jesus jemals hungrig, außer das eine Mal, als er sich selbst entschieden hatte, für 40 Tage in die Wüste zu gehen? Did Jesus live in poverty because father didn't take care of him? Lebte Jesus in Armut, weil der Vater nicht für ihn gesorgt hat? Did Jesus ever live in defeat? Hat Jesus jemals in Niederlage gelebt? Did Jesus in one moment stress because of people put pressure on him? War Jesus auch nur einen Moment lang gestresst, weil die Leute ihn unter Druck gesetzt hatten? Did he ever do that? Hat er das jemals gemacht? Listen, they try to kill him. Hört doch, sie haben versucht, ihn zu töten. He just walked right away from the midst of them. Und er ging einfach mitten durch die Menge hindurch. You know, one of my favorite passages in the gospel. Wisst ihr, was eine meiner Lieblingsstellen im Evangelium ist? He was in the temple. Er war im Tempel. There was an open hall. There was an open place. Dort gab es eine offene Halle, einen offenen Platz. And they tried to grab him because they were offended at him. Und sie versuchten, sich ihn zu schnappen, weil sie sich angegriffen fühlten. Und die Bibel sagte, er versteckte sich vor ihnen. Eine der Bedeutungen des griechischen Wortes im Urtest ist, er machte sich selbst unsichtbar. This is my Jesus. This is my Jesus. This is my Jesus. Das ist mein Jesus. Das ist mein Jesus. That's my Jesus. Das ist mein Jesus. Never freaked out. Er flippt nie aus. Never panicked. Er bekommt keine Panik. Never worried. Er ist nie besorgt. He lived this incredible, superior, extraordinary, abundant life. Er lebte dieses unbeschreiblich überlegene, außergewöhnliche und überfließende Leben. And then the same Jesus says, und dann sagte derselbe Jesus, you believe in me, you're gonna do the same things and greater ones. Wenn ihr an mich glaubt, werdet ihr die gleichen Sachen tun und größere. Then he goes to the cross. Dann geht er ans Kreuz. Then he shouts, it's finished! Yeah, yeah, yeah. Dann schreit er, es ist vollbracht. Then he goes into the holy, most holy place in heaven with his blood. Dann geht er ins Allerheiligste im Himmel mit seinem Blut. He seals this new covenant between the Father and him. Er versiegelt den neuen Bund zwischen dem Vater und ihm. He sits down because the work is completed. Er setzt sich nieder, weil das Werk vollbracht ist. And then he says, und dann sagt er, through what I've just done, durch das, was ich eben getan habe, I have given everything that every one of my children will ever need to live the quality of life that I've lived. Habe ich alles gegeben, was jedes meiner Kinder jemals brauchen wird, um ein Leben in derselben Qualität zu führen wie ich. And the devil says, und der Teufel sagt, oh my God, oh je. If the Christians ever believe that, wenn die Christen das irgendwann mal glauben, I'm in trouble. Habe ich ein Problem. Conquer the nation. Sie werden die Nationen erobern. And the devil says, und der Teufel sagt, let's have a quick council meeting with all the demons. Lasst uns schnell eine Beratung mit allen Dämonen abhalten. Let's get the principalities and powers together. Alle Fürstentümer und Gewalten müssen zusammenkommen. We have to have the biggest strategic meetings we've ever had. Wir müssen das größte Strategie-Meeting haben, was es jemals gab. What are we gonna do? Was machen wir bloß? We can't lie to the Christians and say that the cross never happened. Wir können die Christen nicht anlügen und sagen, dass das Kreuz nie passiert ist. We have to add one drop of poison into the glass of water. Wir müssen einen Tropfen Gift in das Glas Wasser geben. This is a glass of water. Das ist ein Glas Wasser. It's true. Es ist wahr. If I put one drop of the most potent poison in this glass, wenn ich einen Tropfen des tödlichsten Gifts in dieses Glas gebe, that has the same color of the water, mit derselben Farbe wie das Wasser, and I say to you, und wenn ich zu dir sage, this is a glass of water, das ist ein Glas Wasser, it's true. Dann stimmt das. It's still a glass of water. Es ist immer noch ein Glas Wasser. But it's not the whole truth. Aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Because the whole truth, denn die ganze Wahrheit ist, is this is a glass of water mixed with one drop of poison. Dies ist ein Glas Wasser vermischt mit einem Tropfen Gift. So the devil says, deshalb sagt der Teufel, why? We can't stop the work of the cross. Okay, wir können das Werk am Kreuz nicht aufhalten, but we can add a drop of poison. Aber wir können einen Tropfen Gift hinzufügen. It's called religion. Der Tropfen heißt Religion. Tell every Christian, deshalb sagt allen Christen, that yes, it's okay, God loves you. Ja, es ist okay, Gott liebt euch. Add the drop of poison. Aber fügt einen Tropfen Gift hinzu. The work of the cross is not quite enough. Das Werk des Kreuzes reicht nicht ganz aus. Es reicht aus, um eure Sünden zu vergeben und euch in den Himmel zu bringen. Aber du musst immer noch bitten und betteln. And he says to the demons, und er sagt zu den Dämonen, take Bible verses. Nehmt Bibelverse. Und pflanzt sie in die Köpfe der Pastoren. Pass them on over the centuries to the tradition of men. Und gebt sie über Jahrhunderte weiter, um eine menschliche Tradition zu schaffen. That's been happening for 1700 years. Das passiert seit 1700 Jahren. Now people are standing up and preaching grace. Jetzt stehen Leute auf und predigen Gnade. They mix a drop of poison. Gnade, die mit einem Tropfen Gift vermischt ist. You still have to ask God to bless. Ihr müsst Gott immer noch darum bitten, dass er euch segnet. You still have to give 10%. Ihr müsst immer noch 10% geben. You can't simply say, don't have to ask anymore because everything has been given to me that I need for an amazing life. Du kannst nicht einfach sagen, ich muss nicht mehr bitten, weil alles mir gegeben wurde, was ich für ein tolles Leben brauche. So the devil, der Teufel, in his cleverness, in seiner Cleverness, put a drop of poison. Hat einen Tropfen Gift hinzugefügt. This was Paul's greatest battle. Das war der größte Kampf von Paulus. Not against the non-Christians, against the religious people. Nicht gegen die Nichtchristen, sondern gegen die religiösen Leute. He said in 2 Corinthians 11 verse 3, I believe. Er sagte in 2. Korinther 11 Vers 3. I fear, ich fürchte aber, lest the devil in his cleverness, dass der Teufel euch in seiner Cleverness deceives you. Genauso verführt, like it deceived Eve, wie er Eva verführt hat. Away from the simplicity that is in Christ. Weg von der Schlichtheit, die in Christus ist. It's simple. Es ist einfach. You have been giving everything. Du hast alles in Christus. Reinhard, then how do we pray? Aber Reinhard, wie soll ich dann beten? Tomorrow night I'll tell you. Das erzähle ich euch morgen Abend. 8 o'clock tomorrow night. 20 Uhr morgen Abend. Same time. Gleiche Zeit. Same place. Gleicher Ort. Same guy. Gleicher Typ. I will teach you how to pray. Da lehre ich euch, wie man betet. I do this in English and Portuguese for one reason only. Ich mache das auf Englisch und Portugiesisch aus nur einem Grund. Because I have thousands of followers on Instagram who don't speak a word of Portuguese. Weil ich tausende Follower auf Instagram habe, die kein Wort Portugiesisch sprechen. I love you. Ich liebe euch. It's finished. Es ist vollbracht. See you tomorrow. Bis morgen.